schicken dich in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt wird die ganze Disco massakriert. K.I.Z. schicken dich in die Hölle. In den Club mit dem Kopf hinterm Arm und riecht die Stuten. 80 Stunden barfuß tanzen, bis die Füße bluten. Die VIP-Lounge dekoriert mit Schädeln, der Barkeeper gefesselt und geknebelt. Der Besitzer geteert und gefedert, das Publikum nackt und benebelt. Die Tür musst du stürmen, du kriegst keine Stempel, du kriegst einen Chip in dein Hirn. It's raining fuck. Ich brauche einen Schirm. Für Bock aus dem Handstand. Du kannst kein Flickflack, wie peinlich. Wir springen auf dem Boden herum, als hätte er unsere Mutter beleidigt. K.I.Z. schicken dich in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt wird die ganze Disco massakriert. K.I.Z. schicken dich in die Hölle. Feier. Über der Party kreisen die Geier. Wir fahren vor im Leichenwagen. Es war ein Fehler, uns einzuladen. Kannibalen, Kochbuch im Club. Ihr werdet mit Haut und Haaren geschluckt. Heute erlegt die Jäger heute. Der Barmann enthauptet die Kasse, erbeutet. Tote liegen kreuz und quer. Der Boden wird zum Roten Meer. Tanz, Tanz, aus Regeln und Scherben. Wer nicht tanzen kann, muss sterben. Du denkst, dass ich dich belüge. Solange bis ich den Hebel bediene. Und plötzlich wirst du müde. Giftgas kommt aus der Nebelmaschine. K.I.Z. schicken dich in die Hölle. K.I.Z. schicken dich in die Hölle. Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt wird die ganze Disco massakriert. Ich bin nicht hier zum Tanzen, ich will etwas zerstören. Stören. Das geht raus an alle meine Kannibalen. Holt die Keulen raus, hab keiner Erbarmen. Das Fleisch ist billig und der Club ist eine Fleischerei. Gib mir nicht deine Nummer, sondern komm mal lieber gleich vorbei. Ich bin Gästeliste plus zwei, für mich meine Penis um einen Sack. Spar das Geld für Garderobe, Süße, komm einfach nackt. Die Gogos hängen vor der Decke wie Fifty beim Training. 1, 2. Das Pulver in deinem Drink ist nur ein Werbegeschenk von Schering. Du bist Deutschland, Decker die Geburtenrate. Vergiss doch die Pille und wälz dich vor allen Jungs in Kacke wie Christina Million. K.I.Z. schicken dich in die Hölle.